Ich geh jeden Tag aufs Ganze, kein Wenn und auch kein Aber. Schon damals war mein Vorbild die Gang und nicht mein Vater, Mann. Ihr könnt mich nicht verbiegen, ihr könnt mir nichts verbieten. Und wenn sie mich nicht mögen, Mann, dann scheiße ich drauf. Und ich trage meine Air Max, steh auf dem Beton und glaub an, was ich tue und verliere nie die Hoffnung. Und ich scheiß drauf, ob es weh tut, ich weine nicht, wenn es weh tut. Ich trage es mit Würde, Junge, life is life. Ich seh Leute auf der Straße, kaputte Existenzen. Die Welt geht vor die Hunde, sag, wo soll das alles enden? Keiner von euch sieht die Wahrheit, warum? Weil ihr am Arsch seid. Ich kacke aufs Gesetz, ich bleibe Frank zum White. Und ihr habt nie an mich geglaubt, doch pass auf, ich scheiß drauf. Und heute hörst du auf der Street nur mein Sound, nur mein Sound. Jetzt steh ich hier und du stehst da unten und du schaust mir zu. Damals hast du noch gelacht, trotzdem hab ich drauf gekackt. Wer hätte das gedacht? Jetzt steh ich hier und du stehst da unten und du schaust mir zu. Damals hast du noch gelacht, trotzdem hab ich drauf gekackt. Wer hätte das gedacht? Damals wollte ich mit dir reden, ich hatte keine Chance. Denn du warst was Besonderes und nicht nur aus der Gosse. Du warst alles, was ich wollte, doch ich war nur ein Heimkind. Und deshalb hat mich jeder von euch ausgelacht. Und jetzt kennst du mich von damals, du Schlampe, geh beiseite. Jetzt sitze ich im 7er BMW, du in der Scheiße. Ja, ich hoffe, du bist jetzt glücklich, da unten in der U-Bahn. Wo klingelst du bei mir, ruf ich die Polizei. Und es treibt dich in den Wahnsinn, jetzt sagst du, du verstehst mich. Doch wenn ich sage, red nicht, dann wirst du nur hysterisch, denn ich hab mich nicht verändert, bin immer noch derselbe. Ich hab es dir gesagt, ich bleibe Frank zum White. Und ihr habt nie an mich geglaubt, doch pass auf, ich scheiß drauf. Und heute hörst du auf der Street nur mein Sound, nur mein Jetzt Sound. Jetzt steh ich hier und du stehst da unten und du schaust mir zu. Damals hast du noch gelacht, trotzdem hab ich drauf gekackt. Wer hätte das gedacht? Jetzt steh ich hier und du stehst da unten und du schaust mir zu. Damals hast du noch gelacht, trotzdem hab ich drauf gekackt. Wer hätte das gedacht? Jetzt steh ich hier und du stehst da unten und du schaust mir zu. Damals hast du noch gelacht, trotzdem hab ich drauf gekackt. Wer hätte das gedacht? Jetzt steh ich hier und du stehst da unten und du schaust mir zu. Damals hast du noch gelacht, trotzdem hab ich drauf gekackt. Wer hätte das gedacht?